Wir beginnen die Sendung mit Musik von Werner Haider. Konturen heißt das Werk, das die Nürnberger Symphoniker spielen, gemeinsam mit dem Geiger Saschko Gavrilov. Am Pult ist der Komponist höchstpersönlich, Werner Haider. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hier steht der Komponist persönlich am Dirigentenpult, Werner Haider. Das waren seine Konturen für Violine und Orchester. Der Geiger Saschko Gavrilov hat gemeinsam mit den Nürnberger Symphonikern gespielt. Glasnacht, so heißt ein Nachtstück von Volker Blumenthaler. Es basiert auf einem Text von Otto Winsen. Das Werk hat Volker Blumenthaler für Sopran, Flöte, Violoncello, Gitarre und Schlagzeug komponiert. Wir hören es hier in einer Aufnahme der Sopranistin Norma Ans gemeinsam mit dem Komponisten am Cello Volker Blumenthaler. Und mit dabei ist außerdem das Ensemble L'Art pour l'Art. Bei den alten Kanten nagen sie ihr Pensum aus des Gehorsams Macht.

Thank you. Die Sopranistin Norma Ans gemeinsam mit dem Cellisten als auch Komponisten Volker Blumenthaler und dem Ensemble L'Art pour l'Art. Das war Blumenthalers Glasnacht, ein Nachtstück für Sopran, Flöte, Violoncello, Gitarre und Schlagzeug. Der Komponist Walter Zimmermann hat für das folgende Stück einen Namen gewählt, der im Griechischen für Unerschütterlichkeit und Ruhe steht, nämlich Ataraxia. Wir hören den Pianisten Kert Rubel gemeinsam mit dem Neophon-Ensemble unter der Leitung von Konstantin Heuer. Thank you. Thank you. Thank you. So klingt Ataraxia für Klavier und Orchester von Walter Zimmermann. Das war der Pianist Kurt Rubel gemeinsam mit dem Neophon-Ensemble unter der Leitung von Konstantin Heuer. Nun treffen die Bratschistin Charlotte Walterspiel auf den Bratschist Gunter Pretzel und auf den Organist Klaus Treuheit. Der hat das folgende Werk auch komponiert, Consonanze Stravaganti. Thank you. Thank you. Der Organist Klaus Treuheit hat dieses Werk komponiert, Consonanze Stravaganti, und gespielt hat er es gemeinsam mit der Bratschistin Charlotte Walterspiel und dem Bratschisten Gunter Pretzel.